Nun möchten wir zum Schluss kommen. Und gibt es ein besseres Schlusswort als eine Entschuldigung? Wir entschuldigen uns. Wir entschuldigen uns bei allen Hörern. Wir entschuldigen uns bei allen, die uns nicht mögen. Wir entschuldigen uns bei allen, die uns mögen. Und wir entschuldigen uns bei allen, die uns noch nie gehört haben. Wir entschuldigen uns bei allen, die wir beleidigt haben sollten. Wir entschuldigen uns bei allen, die wir nicht beleidigt haben sollten. Wir entschuldigen uns bei Gott und der Welt. Wir entschuldigen uns für den Crank, dass wir so lange gebraucht haben, uns zu entschuldigen. Wir entschuldigen uns für diese Entschuldigung. Und wir entschuldigen uns, dass Hass und Stille jetzt zu Ende ist.